das alte Haus. In New Orleans kennt kein Sonnenschein. Nur der Almut wollte ständiger Gast bei uns zu Hause sein. Das Böse, was ich tat.